Meine Familiengeschichte. Bina Wallach im April 2011. Meine Mutter Adele, Hudje Malka, wurde am 18.08.1883 in Kolomea in der Ukraine geboren. Mein und Jakobs Vater Hermann, Herr Ston Wallach, wurde am 4. November 1879 geboren. Er wurde im Jahr 1915 in die österreichische Armee einberufen und starb am 6. Oktober 1918 im Garnisonsspital in Baden bei Wien. Er ist in der jüdischen Abteilung des Badener Friedhofs begraben. Sein Name ist am dortigen Kriegsdenkmal eingraviert. Meine Mutter bekam nie eine Witwenpension oder irgendeine andere Hilfe, da er im Krankenhaus und nicht auf dem Schlachtfeld gestorben ist, obwohl im Totenschein steht, an Kriegsstrapazen erlegen. Der Halbbruder meines Vaters, Benjamin Wallach, geboren am 20.10.1871, wohnte mit seiner Frau Hudel Adele, geboren am 27.07.1885, in der Taborstraße 36. In diese Wohnung wurden meine Mutter, Clara Mühlstein, geboren am 15.11.1890, und weitere Personen einquartiert. Von dort aus wurden alle deportiert und ermordet. Im Oktober 1941 wurde meine Mutter nach Lodz deportiert und in Chełmno, Kulmhof, Polen, 1942 ermordet. Clara Mühlstein, eine Cousine meiner Mutter, war die Güte selbst, eine fantastische Person, die im Leben nicht viel Glück hatte. Im Jänner 1942 wurden sie, Benjamin und seine Frau nach Riga deportiert und dort ermordet. Ich, Bina Wallach, maturierte im Juli 1935 und besuchte anschließend den Abiturientenkurs an der Wiener Handelsakademie. Da ich leider keine ständige Arbeit bekommen konnte, fuhr ich im Juli 1937 nach England, um meine englischen Sprachkenntnisse zu vervollständigen. Das erwies sich als ein Glück nach dem März 1938. In England verblieb ich und kann daher diese Daten zu Papier bringen. Meinem Bruder Jakob und Gustav, dem Bruder von Clara Mühlstein, gelang es mit Schwierigkeiten auszuwandern. Jakob landete schließlich im Juli-August 1940 in den USA. Schon nach 6 Monaten wurde er in die US-Armee einberufen, dann nach Pearl Harbor transportiert, wo er an allen Schlachten gegen die Japaner teilnahm und erst 1945 wieder nach New York zurückkam. Gustav Mühlstein meldete sich freiwillig zur englischen Armee. Er war an verschiedenen Orten eingesetzt und konnte seine Deutschkenntnisse nützlich gebrauchen.